This is my poems. De Lyrik Podcast. Der Grenzstein vom plötzlichen Kindstod. Ein Gedicht von Bernhard Lierheimer. Es war im Mondenlicht ein Stein, ein Prinz, der ging im Traum allein. Es ist ein inniges Gebet, und was geschehen ist, das seht. Stein, der sonst das Hier und Jetzt begrenzt und dort am Abgrund lag vor jenem Tal, der Prinz, der unruhig schläft noch, unverletzt, von schönen Feen träumend, nicht von Qual. Und was geschehen ist, das seht. Es war im Mondenlicht ein Stein, ein Prinz, der ging im Traum allein. Es ist ein inniges Gebet. Der enge Pfad, der zu dem Abgrund führt, er ist verschlungen oft, erwacht das Kind. Mag sein, dass es den Mahlstrom spürt, der alle mordet, die zerbrechlich sind. Es ist ein inniges Gebet, und was geschehen ist, das seht. Es war im Mondenlicht ein Stein, ein Prinz, der ging im Traum allein. War es der Teufel selbst, der jenen Stein verrückte, der sonst die Menschen vor dem Abgrund warnt? War es der Bube nur, weil ihn im Schlaf entzückte das Morgenrot, das alle finstre Fairness tarnt? Ein Prinz, der ging im Traum allein, es ist ein inniges Gebet, und was geschehen ist, das seht, es war im Mondenlicht ein Stein. So liegt auf seiner kleinen Kindergruft der Stein, darauf gemeißelt ist mit goldener Schrift ein inniges Gebet. Lasst eure lieben Kinder nie im Traum allein, auch wenn in Gottes Obhut schlafend ihr sie seht.